Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit magischen Riffs. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Uwe Schmidt war 4 Jahre alt, als die Originalversion dieses Songs 1972 veröffentlicht wurde. Im Alter von 35 Jahren veröffentlichte er dann diese Umpolung von Hardrock ins Latin-Gewand. Dass Schmidt es schaffte, einem bis dato zum Überdruss bekannten Viertonriff neues Leben einzuhauchen, zeugt von musikalischer Fantasie und Humor. Es bedurfte tatsächlich nur einer anderen Instrumentierung und einer anderen, nämlich lateinamerikanischen Rhythmusgrundierung. Und die Kombination oder Kollision zweier musikalischer Stereotypen bringt mich auch heute noch zum Lachen. Spezialisten oder Spezialistinnen könnten mir vielleicht verraten, ob hier ein Mambo oder Cha-Cha-Cha zugrunde liegt. Bekannt ist mir immerhin, dass Uwe Schmidt zur Zeit dieser Coverversion von Deep Purple's Smoke on the Water hauptsächlich mit Samples arbeitete. Es saß also kein Bläser Satz im Studio. Abgesehen vom Gesang, der war natürlich live. Dass das Ganze dann doch sehr natürlich klingt, ist ein weiteres Indiz für Uwe Schmidts handwerkliches Talent. Laut Wikipedia war Schmidt Mitbegründer von Makers, eines Künstlerverbunds, der jegliches Urheberrecht von Samples ablehnt. Inzwischen soll sich Schmidt aber von Makers distanziert haben und es aus dem Verband ausgetreten sein. Schmidt ist seit 1985 musikalisch aktiv, zuerst als Drummer, dann mit Rhythmusmaschinen, Synthesizern und anderer Elektronik zwischen Techno, Ambient und Glitch. 1997 war er aus seiner Heimatstadt Frankfurt am Main nach Santiago in Chile gezogen. Seit seinen ersten Veröffentlichungen Ende der 80er Jahre hat er über 70 Alben aufgenommen, mehr als 50 Künstlernamen hat er sich einfallen lassen, rechnete das englische Magazin Wire in der Mai-Ausgabe vor. Atom und Senor Coconut sind die bekanntesten Pseudonyme von Uwe Schmidt und natürlich stammt die Version von Smoke on the Water von einem Senor Coconut-Album. Es heißt Fiesta Songs und erschien 2003. Wenige Jahre später wurde das Konzept für eine neue Platte vom Sampling auf Echtinstrumente umgestellt. Eine neunköpfige Band um Schmidt alias Senor Coconut konnte nun weltweit auf Tournee gehen. Die Arrangements für die Bläser ließ sich Uwe Schmidt von einem befreundeten Musiker schreiben. Guess I tried to show you how I take the crowd with my guitar. Businessmen would clap their hands, clip another fat cigar. Publishers would spread the news, print my music far and wide. All the kids who played the blues would learn my licks with a bottleneck slide. But now it seems the bubbles burst, although you know there was a time when love songs gathered in my head, with poetry in every line, and strong men strove to hold the doors, but with my friends I passed that age. People stopped on dirty floors before I trod the rock and roll stage. Thank you. Bis um 3 Uhr geht's hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch um magische Riffs. Und manchmal bestimmen die Riffs einen Song nicht von Anfang an, sondern tauchen erst in der zweiten Hälfte auf. Das war gerade ein Song, der ursprünglich 1974 auf dem King Crimson Album Starless and Bible Black veröffentlicht wurde. Lament heißt der Song. Das war gerade aber eine Live-Version aus dem Amsterdamer Konzertgebäude vom 23. November 1973. In Lament gibt's nach der Ballade im ersten Teil diverse Taktwechsel und Pausen. Es taucht ein Gitarrenriff mit Kontrapunkt vom Bass im Sechsvierteltakt auf. Es gibt auch Passagen im gängigen Viervierteltakt. Und am Schluss wird ein schneller 7/8-Gitarrenriff zweimal in andere Tonarten geschoben, während der Drummer einen geraden Viervierteltakt dazu spielt. Jede andere Band hätte diese schöne polymetrische Reibung als Grundlage für ausgiebige Improvisationen von Solisten benutzt, nicht so King Crimson. Das Stück hört abrupt auf, der schnelle Schlussriff ist gerade mal ein paar Mal gespielt worden. Die Live-Version von Lament erschien 1997 auf dem King Crimson Album The Night Watch. Die Besetzung von King Crimson 1973 und 1974 bestand aus Robert Fripp, Gitarre, John Wetton, Bass, Gesang, David Cross, Geige und Mellotron und Bill Bruford, Schlagzeug. Musikalische Spannung lässt sich bekanntlich auf vielerlei Weise herstellen. Komplexe Riffs und Rhythmusstrukturen können dazu beitragen, einfache Riffs genauso. Feet, dirty shoes, Das war Musik aus dem Jahr 2006. Ein Song vom zweiten Album eines Trios mit Wohnsitz London. Archie Bronson Outfit heißt die Kapelle. Dedeng, Dedeng ist der Name des Albums. Rituals heißt der Song, der zu hören war. Von Nebel und Regen wird hier gesungen und von attraktiven jungen Frauen in roten Kleidern aus Spitze. 10 Tränen benetzen das Gesicht des vermutlich weiblichen Gegenübers. Das am häufigsten gesungene Wort in dem Song ist Fur, was so viel wie Pelz bedeutet. Sänger und Gitarrist Sam Windett singt das Wort auch so, als ob es eben Pelz bedeutet. Die Schreibweise im Booklet, wo Fur in getrennten Großbuchstaben geschrieben wird, könnte allerdings vermuten lassen, dass die drei Buchstaben auch eine Abkürzung für irgendetwas sind. Weniger rätselhaft ist der Riff, der den ganzen Song Rituals durchzieht. Er besteht aus 4 Tönen, einer davon im beliebten Tritonus-Abstand vom Grundton, dem früher als Diabolus in Musica gegeißeltem Intervall von 3 Ganztönen. Abwechslung bekommt der Song nicht durch Akkordwechsel oder weitere Riffs, sondern durch Tempowechsel, Pausen und die sich steigernde Gesangsdarbietung. Der nächste Song ist demgegenüber regelrecht gespickt mit Riffs. Der Song beginnt zum Beispiel direkt mit dem Hauptriff. In etwas veränderter Form unterliegt er dann den Strophen. Und am Ende gönnt sich die Band und dem Publikum eine längere Strecke zum Abfahren über den Hauptriff. Yeah. Got to get the walkers out the way of the train. Problem heißt dieser Song. Komponiert und gesungen hat ihn Nona Hendricks. Sie ist einigen vielleicht noch als Mitglied von La Belle in Erinnerung. Der Song erschien auf ihrem ersten Soloalbum, das schlicht so heißt wie sie selbst. Nona Hendricks war damals 33 Jahre alt. Nona Hendricks hat gleich zwei Monster-Riffs in die Nummer eingebaut, einen für das Intro, den Refrain und für den Schlussvamp, den anderen für die Strophen. Wie zu hören war, enthält der Song darüber hinaus auch noch einen Mittelteil mit Gitarrensolo und ein paar Überleitungsteile. Das erste Soloalbum von Nona Hendricks präsentierte eine prima Mischung aus Rock- und Soul-Nummern. Kommerziellen Erfolg hatte sie mit der LP nicht, was ihr damaliges Label dazu veranlasste, ihren Vertrag nicht mehr zu verlängern. Vor Nona Hendricks gab es eine Live-Aufnahme der Streetwalkers, der Band, die Roger Chapman und Gitarrist Charlie Whitney nach dem Ende von Family gegründet hatten. Run for Cover heißt die Nummer. Bob Tench war der andere Gitarrist der Band, nicht nur ein hochkarätiger Solist, auch als Sänger war er sehr überzeugend. Brian Johnston war der Keyboarder, Michael Fiat spielte Bass und Dave Doyle Schlagzeug. Die Live-Version von Run for Cover erschien 1977 auf dem Doppelalbum Streetwalkers Live. Den Song Sex Machine werden vermutlich die meisten mit James Brown in Verbindung bringen. Die ikonische Nummer erschien 1970 zuerst auf einer Single von James Brown. Zwei Jahre davor hat es aber bereits schon einmal eine Nummer mit diesem Titel gegeben, musikalisch zwar auch mit dem Schwerpunkt Riff und Wiederholung, aber eben doch ganz eigen. Komponiert hat die Nummer vor James Brown Sylvester Stewart alias Sly Stone. Die Nummer erschien auf dem vierten Album von Sly and the Family Stone. Stand heißt die Platte. Sie erschien im Mai 1969. Hier ist also Sex Machine von Sly and the Family Stone. Das waren etwa 7 Minuten aus dem 13-minütigen Instrumental Sex Machine von Sly and the Family Stone. Abgesehen von ein paar Wechseln in eine andere Tonart, basiert das ganze Stück auf einem ternär swingenden Zweitonriff in E. Aber langweilig wird die Nummer nie. Über den Riff werden diverse Soli zelebriert. Sly Stone spielt die Mundharmonika und ich frage mich heute auch noch, wie er diesen unglaublich verzerrten Sound hinbekommen hat. Das Gitarrensolo spielte Slys Bruder Fred und später in der Nummer gibt es ein aberwitziges Bass-Solo von Larry Graham und auch noch ein Schlagzeugsolo. Auch das nächste Stück ist eine Instrumentalnummer. Sie kombiniert die Mutation eines archetypischen Blues- und Rockriffs mit Ideen aus avanciertem Jazz und Rock. Und das Ganze ohne akademische Attitüde, dafür mit brennender Intensität. Das war John McLaughlins Mahavishnu Orchestra anno 1972 mit The Dance of Maya von dem Album The Inner Mounting Flame. Komponiert wurde das Stück von John McLaughlin. Am Anfang wird ein leicht mystisch klingendes Thema aus Akkordarpeggien von der Gitarre vorgestellt. Die Akkordfolge dient später auch noch als Begleitung für eine langsame, schreitende Melodie. Diese Akkordfolge verwirrt zunächst durch scheinbar unberechenbare Schwerpunktverschiebung. Tatsächlich sind hier Taktwechsel in schöner Symmetrie angelegt. Ein Viervierteltakt steht in der Mitte der Phrase, vor und nach ihm erklingt jeweils ein Dreivierteltakt. Wenn diese Phrase mehrmals hintereinander wiederholt wird, ergibt sich also eine Kette 3-4, 3-3, 4, 3-3, 4 und so weiter. Der zweite Teil wird dann von einem pervertierten R&B-Riff dominiert. Er gaukelt dem Publikum einen Block von 4-6-Achteltakten vor, hat aber im vierten Takt nur 2 Achtel statt 6. Drummer Billy Cobham spielt diesen zweiten Groove schon während noch Thema 1 erklingt. Beide Riffs haben als gemeinsame metrische Grundlage 20 Achtel bzw. 10 Viertel. Danach treffen sie sich wieder auf einer gemeinsamen 1 im ersten Takt des nächsten Zyklus. Die geniale kompositorische Idee von McLaughlin besteht also darin, diese beiden Grooves auch noch zu kombinieren. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit magischen Riffs gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch ein Stück mit besonderer Magie, und die liegt nicht nur an dem Riff, der hier die Basis bildet. Der Riff ist als Phrase von 4 Viervierteltakten notiert und hörbar. Ein paar Akzente darin laden aber gerade dazu ein, ein Muster von mehreren 6-Achteltakten wahrzunehmen. Von dem 74er-Album You, der anglo-französischen Band Gong, jetzt Master Builder, auch bekannt als Glorious Om Riff.